Thomas Alva Edison. Gustav von Schrabendorf. Alan Turing. Leonhard Euler. Dr. Merritt. Wolfgang von Kempelen. Papa. Una fiesta de las máquinas hablantes. La fête des machines parlantes. Feast of talking machines. Sprechmaschinenfest. Von Ulrich Bassange und Bernhard Jugel. Ich spreche ein jedes französisches oder italienisches Wort, das man mir vorsagt, auf der Stelle nach. C'est la vie. Ein deutsches, etwas lang hingezogenes hingegen kostet mich immer Mühe und gerät mir nur selten ganz deutlich. Demonstration of several milestones in the development of systems for text-to-speech conversion. Part A. Development of speech synthesizers. 1. The Voter of Homer Dudley, 1939. Will you please make the voter say for our Eastern listeners, good evening, radio audience. Good evening, radio audience. And now for our Western listeners, say, good afternoon, radio audience. Good afternoon, radio audience. 2. The Pattern Playback, designed by Franklin Cooper, 1951. These days, a jet lag is a rare dish. It's easy to tell the depth of a well. 4 hours of steady work faced us. 3. Pat. The Parametric Artificial Talker of Walter Lawrence, 1953. 4. The UVA Cascade Format Synthesizer of Gunnar Font, 1953. How are you? I love you. Mein Körper besteht nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Holz, Metall, Glas und Hartgummi. Ganze Redensarten kann ich nur wenige und kurze sagen, weil der Blasebalg nicht groß genug ist, den erforderlichen Wind dazu herzugeben. Zum Beispiel, vous êtes mon ami, je vous aime de tout mon cœur, oder in der lateinischen Sprache, Leopoldus Secundus, Romanum Imperator, Semper Augustus, und dergleichen. Ladies and gentlemen, I am a gramophone and can laugh, talk, sing, and do a great many wonderful things. The gentleman who carried me here just now introduced me as a talking machine. Mama, Papa. Ich bin eine Sprechmaschine. Ich bin eine Sprechmaschine. Ich, die Sprechmaschine, habe das Vergnügen, Sie alle im Namen der Veranstalter dieses Festes auf das Herzlichste zu begrüßen. My name is Paul. My name is Kate. My name is Barry. My name is Lisa. My name is Brian. My name is Jill. My name is Julie. My name is Jessica. My name is Jennifer. My name is John. My name is Mary. My name is Ben. My name is Paul. My name is Laura. My name is Aaron. My name is Mary. This is the Telcordia Hybrid Orator 2TTS. My name is William. My name is Heather. My name is Ryan. My name is John. My name is Crystal. My name is Mike. My name is Ashley. My name is Kate. My name is Paul. My name is Susan. My name is Dave. The time for action is now. The time for action is now. D-E-T-C-E-T-C-C-29. The Echo Low Cost Diphone Concatenation System, about 1982. The birch panel slid on the smooth planks. Illume the sheet to the dark blue background. It's easy to tell the depth of a well. These days a chip and lead is a rare dish. 30. The MIT MyTalk System by Jonathan Allen, Sherry Hunnicutt, and Dennis Klatt, 1979. Speech is so familiar a feature of daily life that we rarely pause to define it. It seems as natural to man as walking, and only less so than breathing. Yet it needs but a moment's reflection to convince us that this naturalness of speech is but an illusory feeling. Wenn wir heute, im Jahre 2000, an jene längst vergangenen Zeiten zurückdenken, in denen die Menschen gezwungen waren, alles persönlich zu tun, was heute durch genial erdachte Maschinen ausgeführt wird, dann beschleicht uns ein geheimes Grauen. In primitivster Weise war man zu jener Zeit gezwungen, selbst zu gehen, zu schreiben, zu essen, zu sprechen, ja manchmal sogar zu denken. Я твой работник. مرحبا بكم في نظام صخر للنص العربي المنطوق. Guten Tag. Willkommen bei Chatter. Guten Tag, apa kabar? Konnichiwa. Selamat datang di Indonesia. Konnichiwa, kore wa chatter toyu. Bienvenue dans nos laboratoires de l'Utan technologie. Konnichiwa. Guten Tag. Kore wa. Hello, how are you? Hallo, ich heiße Silke und sage dir alles, was du willst. Schon mal lovet vor ihr sehen. Jo. Hallo. Konnichiwa, kore wa. Parabang ni mi toro imi tose da bon hatu bo ito sumiha. Hi, ich bin Eva. Hallo, ich heiße Mopana. Kalimera, Sas. Wie geht's dir? Bonjour, je m'appelle Anne-Carole. Konnichiwa. Assalamu alaikum. Einen schönen guten Tag. Ich heiße Mandy und würde... Hallo, ich heiße Sabine und mag es. Bonjour, je m'appelle Fabri. Hallo, Tony. My name is Jörg. 我非常高兴见到你. Guten Tag, wie geht es heute? Herzlich willkommen in unserem Dialogsystem. System. 25. Several of the deck talk voices. I am perfect Paul, the standard male voice. I am beautiful Betty, the standard female voice. Some people think I sound a bit like a man. I am huge Harry, a very large person with a deep voice. I can serve as an authority figure. My name is Kit the Kid, and I am about 10 years old. Do I sound like a boy or a girl? I am Whispering Wendy, and have a very breathy voice quality. Can you understand me even though I am whispering? Es wäre wohl eine der wichtigsten Entdeckungen, wenn man eine Maschine bauen könnte, welche imstande wäre, alle Klänge unserer Worte mit allen Artikulationen nachzuahmen. Die Sache scheint mir nicht unmöglich. Es ist möglich, eine alles sprechende Maschine zu machen. Zu einer Sprechmaschine braucht man weiter nichts als eine Lunge, eine Stimmritze und einen Mund. Die Lunge hatte ich in meinem Blasebalg, die Stimmritze in meinem Rohrpfeifchen und den Mund in meinem trichterförmigen Oboa-Stücke. In das kürzere zusammengezogene Anleitung, wie jeder Buchstabe auf der Maschine nach alphabetischer Ordnung zu finden ist. Es ist schon oben gesagt worden, dass die rechte Hand über die Windlade Tafel 25 hingestreckt und in einer solchen Lage sein muss, dass der Zeige- und Mittelfinger die beiden Nasenlöcher eben bedeckt. Der Daumen kommt über den Hebel oder Tast, der kleine Finger aber über es zu stehen. Mit der linken flachen Hand wird die Öffnung des Mundes B-C bedeckt. Wenn ein Buchstabe ansprechen soll, muss der Blasebalg mit dem rechten Ellbogen gedrückt werden. Dieser Druck muss so lange fortdauern, bis das Wort, das man ausspricht, zu Ende ist. Dagegen gibt es einige Laute, die für die Übertragung nicht besonders geeignet sind. Die Reibelaute S, Z, SCH, F, CH und der Hauchlaut H. F und H sind kräftig zu hauchen. Bei CH ist zu unterscheiden zwischen dem weiter hinten im Munde gebildeten Ach-Laut und dem weiter vorne gebildeten Ich-Laut. Bei SCH werden die Lippen vorgestülpt. Nicht mit zurückgenommenen Lippen. Also schön, nicht schön. E, T, C. Das Sprachorgan ist zusammengesetzt aus den drei irdischen Sehorganen, dem Luftsinn, dem Wassersinn und dem Erdsinn. Die Lunge und Nase atmen die Töne, die Zunge verdaut sie, die Lippen bewegen sie, bilden sie in vollkommene Leiber, Worte. How are you? I love you. vor der Sprache entsteht kein Selbstbewusstsein. Ohne Hörorgan gibt es kein Selbstbewusstsein. Wie das Atemholen einen eigenen Thorax hat, so auch das Sprechen. It's easy to tell the depth of a well. Der Kehlkopf stellt die Rippen und die Arme vor, die sich alle zur Bildung eines Lautes bewegen. Die Zunge ist sozusagen der Kopf auf diesem Thorax. Die Lunge gibt die Selbstlaute, die Kiefer geben die Mitlaute. Sentences produced by an articulatory model. James Flanagan and Kenzo Ishizaka, 1976. She saw the house. This is the test. 13. Linear prediction analysis and resynthesis of speech at a low bitrate in the Texas Instruments Speak and Spell toy. Richard Wiggins, 1980. Now spell one as in one word. O. N. E. Correct. Next, L. Earth. 14. Comparison of synthesis and a natural recording. Automatic analysis resynthesis using multipulse linear prediction. Vishnu et al., 1982. Where is Dennis sitting? Where is Dennis sitting? This field of beats is ripe and ready. This field of beats is ripe and ready. Ich wohne in der Güterstraße. Sie haben die Verkehrsregeln missachtet. Können Sie mir sagen, welche Gaststätten bei mir in der Nähe sind? Sind Sie mit einem Bußgeld von 50 Mark einverstanden? Ich möchte mal etwas ganz Neues ausprobieren. Ich spreche mit 180 Hertz mittlerer Grundfrequenz. Sie ist 15 cm lang. Hat etwa 3 cm Durchmesser. Vielleicht japanische Küche. knapp 500 Kalorien und wiegt ungefähr 60 Gramm. Aber bitte nicht ausschließlich vegetarisch. Aber was für den einen der Hamburger ist für den anderen die Currywurst. Als Delikatesse kann man sie nicht wirklich bezeichnen. Ansonsten können Sie weitere Artikel ansehen. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Ich spreche mit 100 Hertz mittlerer Grundfrequenz. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Ansonsten können Sie weitere Artikel ansehen, die Anfrage modifizieren oder eine neue Anfrage eingeben. Ich habe Sie leider immer noch nicht verstanden. Format Synthesis Using Diphone Concatenation by Rex Dixon and David Maxey, 1968. The number you dialed, ME15280, has been changed. The new number is PA61347. This is a recording. Ich habe Sie leider nicht verstanden. 19. Rules to Control a Low Dimensionality Articulatory Model by Cecil Coker, 1968. This is the computer programmer speaking. You are listening to the voice of a machine. The number you have reached, 4641078, has been changed. Bitte geben Sie Ihre Geheimzahl ein und drücken Sie anschließend die Sterntaste. Sie haben zurzeit keine neuen Nachrichten. Sie befinden sich im Hauptmenü. Zum Abfragen Ihrer Nachrichten drücken Sie die 1. Die Einstellungen ändern Sie über die 3. Für weitere Leistungsmerkmale drücken Sie die 4. Aktuelles erfahren Sie mit der 8. Benötigen Sie Hilfe, drücken Sie die 5. Zum Beenden der Verbindung legen Sie einfach auf. Hier Ihre bereits abgefragten Nachrichten. Empfangen am 8. März um 18.02 Uhr. Um mit dem Anrufer jetzt verbunden zu werden, drücken Sie die 7. Die Verbindung beenden Sie durch Drücken der Raute-Taste. Empfangen am 7. März um 10.17 Uhr. Wir haben eine SMS-Kurznachricht für Sie. Die Nachricht lautet: Oh, wüsstest du, wie hold die Nacht meiner künftigen Seele ist und in wie vielen Träumen du meine harrst. Wüsstest du, welch schwindelnde Tiefen der Hoffnung und Melancholie meine Unpersönlichkeit in sich birgt? Ist mein ätherischer Leib, den ein Hort deines Geistes beleben könnte? Ist meine Stimme, die alle Harmonien in sich enthält, denn nichts, dass du sie hergeben möchtest, um den Preis eines leeren Argumentes, das dir beweisen soll, dass ich nicht existiere. Sie hören eine Nachricht an. Creation of a sentence from rules in the head of Pierre Delattre, using the Haskins pattern playback, 1959. I painted this square without looking at a spectrogram. Can you understand it? 16. Output from the first computer-based phonemic synthesis by rule program, created by John Kelly and Louis Gerstmann, 1961. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. 17. Elegant Rule Program for British English by John Holmes, Ignatius Mattingly, and John Sherm, 1964. The bird in the hand is worth two in the bush. It was the last thing I expected to find there. Did you come by motor car? I'm going home now. Mayor Rudy Giuliani. Albert Einstein. Albert Weinstein. Albert Weinstein and Albert Einstein. Albert, I'm looking for a movie about Khrushchev. Are you a Pisces or Aquarius or Libra? For Libra. Houston is equidistant between Chihuahua, Mexico, and New Orleans, Louisiana. There were 5 inches of water in the bucket. Put another 5 in then, take 3 out. Dr. I. Smith lives on Oak Drive, but Jill St. John lives on 51st Street, both in the USA. It would be a considerable invention indeed, that of a machine able to mimic our speech. Please insert your card. Thank you. What is your identification? To be or not to be? You read the book on Unix. Please read it to me. Dr. I. Smith lives on Oak Drive. But Jill St. John lives on 51st Street. In the USA. Both in the USA. How much cash would you like? I'd like £50, please. £50. Please remove your card. Are you a Pisces or Aquarius or Libra? Aquarius. The war was cold because of the sharp, harsh wind. I think it's not impossible. Hello, welcome to Chat Generic Speech Synthesis. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bin. The rain in Spain stays mainly on the plane. The rain in Spain stays mainly on the plane. These boots are in every day. In Chihuahua, Mexico, and New Orleans. Last night I saw Jen. She was getting mad. I say, my wife has just gone to the West Indies. Jamaica? No, she went of her own accord. 1765. Is that correct? She took a dig of the book her sister was reading, but it had no number pictures will cost or conversations $3.95 for 7 feet on Saturday. Please read it to me. We have experienced great extremes in the weather. It has either been unseasonably cool and windy, or off the charts, hot and muggy. Dr. Marriage. Dr. Marriage. Dr. Marriage. Dr. Marriage. That is incorrect. The correct spelling of DELG is D-E-A-D. DELG. Spell. Dr. Marriage. Dr. Marriage beschäftigt sich nun damit. Durchelastische Backen, an den Gehäusen, und durch Hinzufügung eines Diffunktion der Zunge beim Sprechen übernehmenden, leicht beweglichen Teiles, auch die Erzeugung von Konsonanten zu bewerkstelligen. Die Erzeugung von Konsonanten. Red. Bed. Said. Back. Back. Hack. Back. Rack. Said. Bed. Red. Head. Red. Fed. Ted. Red. And. Ted. Fed. Red. Red. Red. Fed. Fred. Ted. And. Red. Ted. Fed. Fred. 11. The Devo Articulatory Synthesizer developed by George Rosen at MIT, 1958. A, B, E-E-E-F-G-H-I-J-K-L-N-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-O-R-F-P-W-N-W-N-O-R-A-B-G. Say it. Referee. Say it. Cowboy. Teacher. You are right. The fog is gonna get you yet. 31. The Multilanguage Infovox System by Rolf Carlson, Björn Granström, and Sherry Hunnicutt, 1982. The SA-101 is built around a 16-bit microcomputer, the MC-68000, and a signal processor, the NEC-7720. The device can easily be connected to a normal computer terminal. 32. The Speech Plus Incorporated PROS 2000 Commercial System, 1982. 4 hours of steady work faced us. A large size in stockings is hard to sell. The boy was there when the sun rose. A rod is used to catch pink salmon. 33. The CLAT Talk System, by Dennis Clad of MIT, which formed the basis for Digital Equipment Corporation's DECTalk System, 1983. Text-to-speech systems are beginning to be applied in many ways, including aid for the handicapped, medical aids, and teaching devices. The first kind of aid to be considered is a talking aid for the vocally handicapped. According to the American Speech and Hearing Association, there are over 1 million people in the United States who are unable to speak for one reason or another. My name's Rod Donovan, and I'm from Cambridge University. This is an example of the best speech produced by the system to date. It was trained on text read from a novel, namely The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hello. Can anybody hear me? Is anybody out there? Staatsordnung mangels Rechenkapazität nicht möglich. Verzeihung, ein prinzipieller Konstruktionsfehler. Ich störte ab. Modified rhyme test error for this speech is only 5.0%. I must apologize for speaking on a monotone, but you see, I have no brain.

First Prosodic Synthesis by Rule, by Ignatius Mattingly, 1968. You are listening to Speech Synthesized by Rule. It was made at Haskins Laboratories with a computer. On the computer typewriter, the experimenter types a phonemic transcription. Control signals are calculated for the synthesizer, and the synthetic speech can be heard immediately. 21. Sentence Level Phonology Incorporated in Rules by Dennis Klatt, 1976. It was the night before Christmas, when all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there. Währenddessen haben Sie folgende Möglichkeiten. Durch Drücken der 1 wird die Nachricht vollständig wiederholt. Mit der 3 springen Sie an den Anfang der nächsten Nachricht. 23. Concatenation of Linear Prediction Demisyllables by Catherine Broman, 1980. Hello, I am a language interpreter named Lingua. I have been used to synthesize speech from demisyllables by Rule. I start by breaking your sentences up into the chunks for demisyllables and then combining them. Wenn Sie die Wiedergabe der Nachricht unterbrechen möchten, drücken Sie die 2. Nach nochmaligem Drücken der 2 wird die Nachricht fortgesetzt. 24. The first full text-to-speech system, done in Japan by Noriko Numeda et al., 1968. Once upon a time, there lived a king and queen who had no children. Not a day passed that the queen did not say, "If only we had a child." One day, as the queen was walking beside the river, a little fish lifted its head out of the water. Das Ohr ist die erste Losfindung des Tiers von aller irdischen Materie. Durch das Ohr wird das Tier erst geistig. Was tönt, gibt seinen Geist kund. Redend ist der Mensch Selbsterscheinung. Selbstlaute drücken die Zeit aus, Mitlaute den Raum, jene den chemischen Gehalt, diese die Gestalt. Die Selbstlautsprache ist die Tiersprache. Oh. Francis Hughes, where to earliest fun, hell want. After many ceremonies used, they spake the words of conjuration, which the devil straight obeyed and appeared unto them, asking what they would know. Said Friar Bacon, that we have made an artificial head of brass, which we would have to speak. Der maurische Magier besaß ein Zauberbuch, welches Sylvester, damals noch Gilbert oder Gerbert, Gilbert d'Aurillac, mit Hilfe von dessen Tochter entwendete, daraus den Teufel beschwor und mit seinem Beistand zu den höchsten geistlichen Würden aufstieg. Als er Papst geworden war, benutzte er ein sprechendes Taub als Orakel und wurde vom Teufel in der Gestalt eines schwarzen zottigen Hundes begleitet. To the furtherance of which we have raised thee, and being raised we will here keep thee. Unless thou tell to us the way and manner, how to make this head to speak. Die Sage von dem ehernen Haupte wiederholt sich bekanntlich bei Albertus Magnus. The devil told him that he had not that power of himself. Beginner of lies, said Friar Bacon, I know that thou dost dissemble, and therefore tell it us quickly, or else we will bind thee to remain during our pleasures. At these threatenings the devil consented to do it, and told them, that with a continual fume of the six hottest simples it should have motion, and in 1 month's space speak, the time of the month, or day he knew not. Also he told them, that if they heard it, not before it had done speaking, all their labor should be lost. They being satisfied, licensed the spirit for to depart. Then went these two learned friars home again. Mathematik war seine Lieblingswissenschaft und Musik trieb er mit Vorliebe. Von einer schweren Krankheit genesen, verfiel er in eine Hypochondrie, von welcher er sich über ärztlichen Rat nur dadurch befreien konnte, dass er mechanische Arbeiten unternahm. So verlegte er sich zuerst aufs Holzschnitzen, als ihm Campbells Schrift über den Mechanismus der menschlichen Sprache, Wien 1791, in die Hände kam und er nun auf die Idee verfiel, eine Sprachmaschine zu konstruieren. The machine was similar to a small chamber organ, but possessed only a single pipe. It received air through a bellows that one worked with the feet, and the changes in the sounds of speech were affected by 16 keys. Um seine Arbeit auszuführen, wozu er Ruhe brauchte, verließ er Wien und zog sich nach seiner Vaterstadt zurück, wo er nach schweren Entbehrungen und namenlosen Beweisen von Ausdauer ein Werk zustande brachte, wie noch keiner vor und nach ihm ein ähnliches zustande gebracht. We mean the talking machine, which he called Euphonia, and which imitated the human voice and speech more completely than all attempts made before him. Im Jahre 1840 zeigte er in Wien dieses Meisterwerk menschlicher Kunst, wo merkwürdigerweise, ungeachtet darauf von mehreren Seiten aufmerksam gemacht wurde, die Teilnahme des Publikums alles zu wünschen übrig ließ. The larynxes, of course, the most complex part of the machine. And the Hörfaber is due the elaboration of this portion of the mechanism. Within a small oblong box, a narrow and exceedingly thin strip of hippopotamus bone, strengthened by India rubber on one side, produces by its vibrations the speaking tone, which may be called the fundamental sound to be subsequently modified. Später begab sich F. mit seiner Maschine auf Reisen und zuletzt nach Amerika. We tried it with the following words, suggesting them as Mr. Farber produced them on the keys. Ehrenbreitstein, Jungfräulich, Philadelphia, très bien, thwart, and God bless Queen Victoria, which last sentence it concluded with a hurrah, and then laughed loudly. Auch dort gelang es ihm nicht, bei seiner Schüchternheit und Unbeholfenheit sich bemerkbar zu machen. Das Elend kam über ihn und von der Wucht desselben niedergedrückt, zerstörte er zuerst die Maschine und dann sein eigenes Leben. Euphonia. Euphonia. The Kurzweil Reading Machine for the Blind. Raymond Kurzweil, 1976. Hello. I am the Kurzweil reading machine. Welcome to Mid-Manhattan Library. I have been placed here so that any blind or visually handicapped person please enter a command. 28. The Inexpensive Votrax Type and Talk System by Richard Gagnon, 1978. The two Stadlands made fine bunch. The box was thrown beside the part. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper peppers, pickled peppers, peck of pickled peppers, picked a peck, peck of pick, pickled pep, pick, peck, peck, pick, pick, pep, pick, pep, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper. 36. Deck talk speaking at about 300 words per minute. The following is a list of topics in today's news. In the sports world, the Red Sox lost to Detroit. First round matches were played in the Wimbledon tennis tournament. Arnold Palmer won the Seniors Golf Tournament in La Trobe, Pennsylvania. In local news, there was a 5-alarm fire in Cambridge. End of the demonstration. These recordings were made by Dennis Klatt on November 22nd, 1986. It would be a concern for a naturally machine able to mimic speech with its sounds and articulations. I think it is not impossible. It would be a concern for a naturally machine able to mimic speech with its sounds and articulations. I think it is not impossible. Lang nicht mehr war das Theater so gedrängt voll, und selten wurde ein verdienstvoller Künstler mit einem so über alles gehenden Beifallsklatschen aufgenommen. sollte Herr Melzen seine vorhabende Maschine, von der man vieles sprach und die singen wird, vollenden. So dürfte es manchem Sänger und mancher Sängerin bang ums Herz werden. Sie wird weder falsch noch außer Takt, ja, sie wird sogar ohne ungeziemende Variationen singen. Welches neues Wunder allein die Liebhaber der Musikhaufenweise in die Theater ziehen wird. It would be a considerable invention indeed, that of a machine able to mimic speech, with its sounds and articulations. I think it is not impossible. Hört die Stimmen der Maschinen, hört sie singen aus dem Computer mit die Formen und Formen den programmieren, will die Gedanken, hört die Stimme. Aus dem Computer. Und dann die Leichtigkeit für die Direktionen, sich so einen Sänger und so eine Sängerin anzuschaffen. Es ist nur zu besorgen, Herr Melzel möchte nicht alle einlaufenden Bestellungen befriedigen können. Theaterspiel, Mimik, Bewegungen, braucht es wohl dann nicht mehr. Wir gewöhnen uns an Automaten. Eine schöne Stimme. Ein schönes Gesicht. Ein schönes Kleid. Dafür wird Herr Melzel wohl sorgen. Die Stimme ist ein Synthesizer. Die Gedanken sind schon im Speicher. Im Generator entsteht der Klang. Der Oszillator verändert ihn dann. My other occupations prevented me from proceeding in the further construction of this machine, which might have required but 13 movements, as shown in the above analysis, unless some variety of musical note was to be added to the vocality produced in the larynx, all of which movements might communicate with the keys of a harpsichord or forte piano, and perform the song as well as the accompaniment, or which, if built in a gigantic form, might speak so loud as to command an army or instruct a crowd. Ein Breitbandfilter formt den Charakter, das ist die Stimme aus dem Computer. Höret die Stimmen aus den Maschinen, höret die Stimmen aus den Maschinen. Habe die Verbindung zu den Satelliten verloren. Im Tunnel, wenn möglich, bitte wenden. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sie sind am Ziel. Die Sprachführung ist nun beendet. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Dank für Ihre Andacht. Doch stimmt. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir. Thank you. Sayonara. Sprechmaschinenfest. Una fiesta de las máquinas hablantes. La fête des machines parlantes. Feast of talking machines. Von Ulrich Bassange und Bernhard Jubel. Nach Ideen von Athanasius Kircher, Charles Sorel, Franziskus Mercurius von Helmont, Leonhard Euler, Christian Gottlieb Kratzenstein, Abbé Mikal, Wolfgang Farkas von Kempelen, Gustav von Schlabrendorf, Christoph Friedrich Hellwag, Josef Faber, Charles Wheatstone, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, Thomas Alva Edison, Emil Berliner, Georges René-Marie Marage, Alan Turing, James Flanagan and Kenzo Ishizaka, Richard Wiggins, Cecil Coker, Joe Olive, Catherine Broman, Noriko Numeda, John Holmes, Ignatius Mattingly and John Sherm. Dennis Klatt. Und vielen anderen Texte. William Shakespeare. The famous history of Friar Bacon. Johann Klei. Leonhard Euler. Erasmus Darwin. Wolfgang von Kempelen. Professor Lorenz Urken. Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung. Konstant von Wurzbach. Illustrated London News. London Times. Villiers de l'Isle Adam. Karl Kiesewetter. La Nature. Es sprachen und sangen Clara, Audrey, Rainer, Lauren, Juliette, Charles, Crystal, Vocaloid Miriam, Miriam, Virtual Singer, Virtual Singer, The Voter of Homer Dudley, The Pattern Playback, Pat, The Parametric Artificial Talker, The UVA Cascade Format Synthesizer of Gunnar Font, The Devo Articulatory Synthesizer und viele andere in weiteren Rollen. Gustav Schönwald. Ich, die Sprechmaschine, habe das Vergnügen, Sie alle im Namen der Veranstalter dieses Festes auf das Herzlichste zu begrüßen. Adolf Selig. Mein Name ist Grammophon. Felix Mills. I am a Grammophon. Len Spencer. I am the Edison Phonograph, created by the great wizard of the New World. Außerdem die Sprechmaschinen Kratzensteins und von Kempelens und Programme von Analog X, AT&T Labs Research Interactive Multilingual Demonstration, The Center for Speech Technology Research, University of Edinburgh, Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik der Universität Bonn, Institut für maschinelle Sprachverarbeitung der Universität Stuttgart, Massachusetts Institute of Technology, TCTS Lab, Faculté Polytechnique de Mont, Texas Instruments, Via Voice, Yamaha, Vocaloid. Musik, Electrissimo, Formula V, Herbie Hancock, K. Ravan, Kraftwerk, Midnight Star, One Way, Project Future, Special Request, Square Pusher, Karl-Heinz Stockhausen, Roger Troutman, Zepp, sowie Ulrich Bassange, Realisation, Bernhard Jugel und Ulrich Bassange, Produktion, Bayerischer Rundfunk 2005. I can sing you tender songs of love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I can sing you tender songs of love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I can cause you to join in the rhythmic dance. I can sing you tender songs of love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I can sing you tender songs of love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I can sing you tender songs of love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I can sing you tender songs of love. I can sing you tender songs of love. I can sing you tender songs of love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I never get tired, and you will never tire of me, for I always have something new to offer. I give pleasure to all, young and old. I will go wherever you want me, in the parlor, in the sick room, on the porch, in the tent, or to your summer home. I can sing you tender songs of love. I can sing you tender songs of love. I can sing you tender songs of love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I talk in every language. I can help you to learn other languages. I am made with the highest degree of mechanical skill. My voice is the clearest, smoothest, and most natural of any talking machine. The name of my famous master is on my body and tells you that I am a genuine Edison phonograph. The more you become acquainted with me, the better you will write me. Ask the dealer. I can sing you tender songs of love. I can transform you to the realms of music.